Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas brachte Muhammad Buhari, Präsident der Bundesrepublik Nigeria und Oberbefehlshaber der Streitkräfte Nigerias, dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb dar. Amos Elisha, Geschäftsträger AI der Bundesrepublik Nigeria in der DFRK, übergab am 7. Oktober einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb für Kim Jong-un.